Morning, good morning, good morning, dear friends. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, liebe Freunde. Let's continue with 1 Corinthians 12, verse 21. Lass uns mit 1. Korinther 12, Vers 21 weitermachen. And remember, we will keep going through the Passion. Und denkt daran, wir lesen weiterhin die Passion-Übersetzung. So here's what Paul is telling us. Paulus sagt uns Folgendes. It would be wrong for the eye to say to the hand, I do not need you, and equally wrong if the head said to the foot, I don't need you. Es wäre falsch, wenn das Auge zur Hand sagen würde, ich brauche dich nicht. Und ebenso falsch, wenn der Kopf zum Fuß sagen würde, ich brauche dich nicht. You know, and we actually think that this could never happen in the church. Wir denken doch tatsächlich, das könnte in der Gemeinde nie passieren. But actually, I think Paul was inspired by the Holy Spirit to show us that it happens all the time. Doch ich denke, dass Paulus vom Heiligen Geist inspiriert wurde, um zu zeigen, dass es ständig passiert. And remember, Jesus used very practical parables to show deep spiritual truths. Und denk daran, Jesus gebrauchte sehr praktische Gleichnisse, um tiefe geistliche Wahrheiten aufzuzeigen. And Paul does the same. Und Paulus macht es genauso. Now it is absurd to think that an actually eye could say to the hand, I don't need you. Natürlich ist es absurd zu meinen, dass ein physisches Auge zur Hand, ich brauche dich nicht, sagen könnte. Because if you cut off the hand, you are kind of a cripple. Denn wenn du die Hand abschneidest, bist du quasi ein Krüppel. So we know that every single member is needed. Wir wissen also, dass jedes Körperteil gebraucht wird. Look what we have done within the church. Schau, was wir innerhalb der Gemeinde gemacht haben. We have within the church made such a division that some members don't think they need the other members. Wir haben innerhalb der Gemeinde so eine Unterteilung geschaffen, dass die einen Glieder denken, dass sie die anderen nicht brauchen. That's terrible arrogance and it makes the body a cripple. Das ist fürchterliche Arroganz und macht den Leib zu einem Krüppel. I remember I was teaching our leaders that we were training in Austria in the early 90s. Ich erinnere mich, dass ich unsere Leiter lehrte, die wir Anfang der 90er in Österreich schulten. And I was teaching them about this terrible arrogance within the church. Und ich lehrte sie über diese furchtbare Arroganz in der Gemeinde. That leaders promote the gifted and talented people. Dass Leiter die talentierten und begabten Leute begünstigten. Do you know, if you really think about it, we have organized the church very much like the world has structured businesses. Wenn du darüber nachdenkst, haben wir die Gemeinde ziemlich genauso aufgebaut, wie in der Welt Unternehmen strukturiert sind. I remember when a very well man became very influential in the Christian world. Ich erinnere mich, als ein sehr wohlhabender Mann in der christlichen Welt sehr einflussreich wurde. And I don't want to mention his name. Ich möchte seinen Namen nicht nennen. He was actually a very, very successful businessman. Er war in der Tat ein richtig erfolgreicher Geschäftsmann. And he was from America. Er war aus Amerika. In fact, I was offered by him to get right into the business and become a millionaire. Er hat mir sogar persönlich angeboten, in das Geschäft einzusteigen und Millionär zu werden. And then he brought his leadership teachings and leadership principles inside of the church. Er brachte dann seine Leiterschaftsprinzipien und Lehren mit in die Gemeinde hinein. And I remember church leaders and pastors went crazy about that. Und ich erinnere mich, dass Gemeindeleiter und Pastoren ganz verrückt danach waren. Spent a lot of money buying his books and listening to his teachings. Und viel Geld ausgaben, um seine Bücher zu kaufen und seine Lehre anzuhören. But I never liked it because my belly didn't feel good about it. Aber ich mochte das nie, denn in meinem Bauch fühlt es sich nicht gut an. And today, decades later, I even less agree with that. Heute, Jahrzehnte später, halte ich sogar noch weniger davon. Because today, after decades, I've seen how many lives have been destroyed when this teaching got inside of the church. Denn in den letzten Jahrzehnten sah ich, wie viele Leben zerstört wurden, weil diese Lehre in die Gemeinde kam. And you remember, I remember when that happened so many years ago, people confronted me. Und ich erinnere mich, als das damals passierte, da konfrontierten mich Leute. They said, Reinhard, you're not being wise with your time and with your energy. Sie sagten, Reinhard, du gehst nicht weise mit deiner Zeit und Energie um. You need to invest into the people who are gifted and who are talented and listen to this, what they said after this. Du musst in diejenigen investieren, die begabt und talentiert sind. Und hör mal an, was sie danach sagten. They said you need to invest into people who will give you a good return. Sie meinten, du musst in diejenigen investieren, die dir einen guten Ertrag bringen. This made me so upset. Das hat mich so wütend gemacht. I mean, do you really think when Jesus went to preach the gospel and chose the disciples, he was thinking about good return? Glaubst du wirklich, dass Jesus über Gewinn nachdachte, als er das Evangelium predigte und es seinen Jüngern demonstrierte? He was thinking about people and loving them and restoring them. Ihm ging es um Menschen und darum, sie zu lieben und wiederherzustellen. But look today in the body of Christ. Aber schau in die heutige Gemeinde. People with incredible potential of leadership. Leute mit unfassbarem Leiterschaftspotenzial. Those are the ones that the other leaders invest into. Sind diejenigen, in die die anderen Leiter investieren. People who pastors know will bring them a great return, that's the one they invest into. Diejenigen, bei denen Pastoren wissen, dass sie ihnen einen guten Ertrag bringen werden, sind diejenigen, in die sie investieren. And we call it being fruitful. Und wir nennen das fruchtbar sein. How is that being fruitful? Wie ist das denn? Fruchtbar sein. Fruit of the Spirit is love. So if you don't love people but use them to create a system, it's not being fruitful. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Also wenn du Menschen nicht liebst, sondern sie gebrauchst, um ein System zu errichten, dann hat das nichts mit fruchtbar sein zu tun. Because we have to really understand that this is not how a body is supposed to function. Denn wir müssen wirklich verstehen, dass ein Körper nicht so funktionieren soll. Just because one member is weaker and doesn't have what we call the same potential as the others, we can't say we don't need them. Nur weil ein Teil schwächer ist und nicht, wie wir es nennen, das gleiche Potenzial der anderen hat, können wir nicht einfach sagen, dass wir ihn nicht brauchen. Look, the challenging statement that Paul puts into this verse. Schau dir die herausfordernde Aussage an, die Paulus in diesem Vers macht. He says, and equally wrong if the head said to the foot, I don't need you. Er sagt, und ebenso falsch, wenn der Kopf zum Fuß sagen würde, ich brauche dich nicht. Paul is very clear in the whole context. Who's the head? Paulus ist sehr klar in diesem ganzen Zusammenhang. Wer ist der Kopf? The head is not the pastor. Der Kopf ist nicht der Pastor. The head of the body of the church is Jesus Christ. Der Kopf des Leibes der Gemeinde ist Jesus Christus. So Paul says, it would be wrong if Jesus would say, I don't need you because you're just a simple member. Paulus sagt also, dass es falsch wäre, wenn Jesus sagen würde, ich brauche dich nicht, denn du bist nur ein einfaches Glied. You know, I can understand that one member who feels more prominent says to the other member who is nothing but trouble, I don't need you. Ich kann verstehen, dass ein Glied, das sich bedeutender fühlt, zu einem anderen, was nur Schwierigkeiten macht, sagt, ich brauche dich nicht. But Jesus himself needs you. Aber Jesus höchstpersönlich braucht dich. The head will never say, I don't need you, because the head knows every member in the body is important. Der Kopf wird niemals sagen, ich brauche dich nicht, denn der Kopf weiß, dass jeder Teil des Körpers wichtig ist. What would see if we would work within the church as within the body and not within a worldly structure? Was wäre, wenn wir in der Gemeinde wie in einem Körper arbeiten würden und nicht wie in einer weltlichen Struktur? Even the members that seem weak and that don't seem to bring a return, so to say, are important. Selbst die Teile, die schwach wirken und anscheinend keinen sogenannten Gewinn bringen, sind wichtig. We need all of them. Wir brauchen sie alle. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.